Wir sehen so harmlos aus. Ihr erster Trumpf? Weil sich die Sapiens Geschichten ausdenken konnten, die sie alle zusammenschweißten, kreuzten sie bei der Jagd in großen Teams auf. Australische Riesenraubtiere wie der Beutellöwe dagegen jagten alleine oder in kleinen Gruppen. Ein Koloss wie ein Diprotodon konnte sich zwar gegen einen einzelnen Beutellöwen verteidigen, nicht aber gegen 20 gerissene Sapiens. Hinzu kam, dass Sapiens Informationen austauschen konnten. Beutellöwen nicht. Wenn eine Jägergruppe bei der Diprotodon-Jagd erfolgreich einen neuen Trick ausprobierte, konnten sie diesen ruckzuck an andere Gruppen weitergeben. Und wenn jemand herausfand, wo die Gynjarnes ihre Rieseneier ablegten, dann sprach sich auch das blitzschnell herum. Die Gruppenjagd und den Informationsaustausch hatten die Sapiens zwar schon in Afrika und Asien gelernt, doch in Australien kam noch ein weiterer wichtiger Trumpf hinzu: der Überraschungseffekt. Während der 2 Millionen Jahre, die die Menschen in Afrika und Asien lebten, hatten sie immer mehr an ihren Jagdtechniken gefeilt. Anfangs hatten sich die afrikanischen und asiatischen Tiere nicht sonderlich beeindruckt gezeigt von den merkwürdigen zweibeinigen Affen mit den langen Stöcken. Aber mit der Zeit lernten sie sie fürchten. Und spätestens als die Sapiens ihre einzigartige Fähigkeit zur Zusammenarbeit entwickelt hatten, wussten die Tiere Afrikas und Asiens: Vorsicht! Mit denen ist nicht zu spaßen. Zu oft hatten sie die Erfahrung gemacht, dass zweibeinige Affen Ärger bedeuteten und dass es besser war, sich aus dem Staub zu machen. Die australischen Tiere dagegen waren völlig ahnungslos. Und ihnen blieb auch keine Zeit, sich auf die Neuankömmlinge einzustellen. Bemerkenswert an uns Menschen ist ja, dass wir an sich ziemlich harmlos aussehen. Wir haben weder die Muskeln eines Tigers, noch die mörderischen Zähne eines Alligators, noch das massige Horn eines Rhinoceros. Und von der Schnelligkeit eines Gepards sind wir auch weit entfernt. Man kann sich also gut vorstellen, dass ein Brocken von einem Diprotodon beim ersten Anblick eines mickrigen Zweibeiners nur mit den Schultern zuckte und entspannt weiter auf seinen Blättern herumkaute. Was sollten diese komischen neuen Zwerge ihm schon anhaben? Dabei war der Mensch zu dem Zeitpunkt bereits das tödlichste Tier auf Erden. Sehr viel gefährlicher als ein Löwe oder eine meterlange Schlange. Wobei ein einzelner Mensch gegen einen Löwen oder eine Schlange natürlich nichts zu lachen hat. Aber ein eingespieltes Team von 100 Sapiens vollbringt Dinge, die für einen Löwen oder eine Schlange undenkbar sind. Und da die australischen Urzeitgiganten gar nicht auf die Idee kamen, zu fliehen, war die Jagd auf sie sogar noch viel einfacher als die Elefanten- und Nashornjagd in Afrika und Asien. Deshalb war es mit den Diprotodons auch schnell vorbei. Während in Afrika immerhin ein paar Elefanten überlebten. Die Diprotodons waren ausgestorben, bevor sie überhaupt Angst vor dem Menschen haben konnten. Es klingt komisch, aber es braucht tatsächlich Zeit, bis sich Ängste entwickeln. Wir glauben oft, Angst wäre etwas, das automatisch in uns aufflackert. Aber denk mal kurz an ein paar Dinge, vor denen du dich fürchtest. Was macht dir zum Beispiel mehr Angst? Eine fette, behaarte Spinne oder ein Auto? Wenn du so tickst wie die meisten Menschen, wirst du beim Anblick einer großen Spinne wegrennen, vielleicht sogar kreischend, nicht jedoch beim Anblick eines Autos. Ist das nicht seltsam? Wo doch jährlich über 1 Million Menschen weltweit von Autos totgefahren werden, während die Zahl der Spinnenopfer verschwindend gering ist? Die Erklärung: Spinnen krabbelten schon durch die Steinzeit, während Autos erst seit dem letzten Jahrhundert herumkurven. Wir hatten also reichlich Zeit, eine Spinnenangst zu entwickeln. Doch für eine Autoangst ist es noch zu früh. Bei den armen Diprotodons war es genauso. Vielleicht rutschte ihnen das Herz in die Hose, wenn sie eine dicke, haarige Spinne sahen, aber bei den sehr viel gefährlicheren Sapiens blieben sie entspannt. Die Menschen, die Australien entdeckten, konnten sich also zu Gruppen zusammenschließen und sie hatten den Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Aber sie hatten noch einen dritten Trumpf in der Hand. Sie konnten Feuer machen, wann und wo immer sie es brauchten. Kamen sie in einen Dschungel voller unbekannter Tiere, dann mussten sie gar nicht erst umständlich ein Tier nach dem anderen jagen und dabei riskieren, von einem wütenden Diprotodon plattgetrampelt zu werden. Nein, sie brauchten einfach nur ein Feuer im Wald zu legen, ein paar Fallen am Waldrand aufzustellen und zu warten, bis die panischen Tiere herausschossen, direkt in ihre Fallen. Oder sie warteten noch ein bisschen länger, bis der komplette Wald niedergebrannt war, mitsamt den Tieren. Dann bekamen sie die Protodons und Kängurus gleich als Rostbraten. Und so töteten die Sapiens Australiens Urzeitriesen. Nicht einer von ihnen überlebte. Dieses Massensterben krempelte den Kontinent vollständig um. Es war das erste Mal, dass der Mensch so extrem in die Natur eingriff.